يعني رحنا تعقدنا ورجعنا بطلنا. يعني في تعقدنا. لا لا. لو مية ما عيطول حتى سواء سواء ما عتقشع وما عيطول أبد. خير إن شاء الله يلا. طيب. Wenn man mich gut hören kann, dann können wir anfangen, bi'idhni ta'ala. Ja? Du nimmst auf? Du nimmst hier auf. طيب وطوا صوتكم هون لأنه بده يسجل بعدين ممكن ياخذوها لأنه هون ما في حدا حيسجل بتصور عشان نعطيهم التسجيل بعدين. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, Barakallahu fikum. Wir machen heute weiter mit der Geschichte von unserem Propheten Muhammad s.a.w. mit seinem Lebenslauf. Und zwar, wir haben zuletzt im Jahre 2 gesprochen, was von Tashri'at, was von Urteile in der Religion herabgesandt worden waren. Und dann haben wir über die verschiedenen Brigaden, die der Prophet Muhammad s.a.w. geschickt hat, und dann über die Ghazawat, dass der Prophet selber dabei war. Und heute, barakallahu fikum, kommen wir zu Ghazwat Badr al-Kubra. Das bedeutet die Ghazwa von Badr. Und das ist natürlich wirklich ein Wendepunkt in der Geschichte. Dieser Schlacht oder dieser Krieg war, barakallahu fikum, ein Wendepunkt in der Geschichte. Und dann erklären wir heute bei Ibn Ital. قلنا بارك الله فيكم أن أنه في السنة الثانية للهجرة، في السنة الثانية للهجرة، في جماد الأولى أو الثانية، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خروج قريش بأعظم عير لها، بأعظم قافلة لها. فخرجت هذه العير وكان يرأسها أبو سفيان ابن حرب. فلما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج له تحول بسرعة وأخذ طريقا آخر حتى يصل إلى الشام. إن هذا كان في خروجها إلى الشام. النبي صلى الله عليه وسلم فاتته العير، عير قريش. فلما فاتت عير قريش حالف بني مدلج بمثل ما حالف بني ضمرة. وقلنا بني ضمرة حالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأبواء أو الدم اللي كانت قرب المدينة. فبارك الله فيكم حالفه، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولكنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في باله أن عير قريش سترجع إلى قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم صار يترقب، وأبو سفيان الذي أفلت كذلك يترقب الأمر، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجوا إليه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم برجلين، طلحة ابن عبيد الله وسعيد بن زيد، إلى الحوراء على البحر الأحمر حتى يتقصيان أخبار عير قريش. وكانوا في قبيلة جهينة، يعني تكلموا مع الناس فسمحوا لهم، فكانوا طبعا يأخذوا الأخبار. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم الخبر أن عير قريش خرجوا، يعني خرجت من الشام راجعة إلى وين؟ إلى مكة. وكانت العير إذا مرت تمر على مناطق معينة، يعني معروف الطريق. ليش كان الطريق آنذاك معروفا؟ بارك الله فيكم لأنه كان في هناك قطاع طرق، أو كان في هناك قبائل عربية تهاجم العير، مثلا بينهم بين قريش مشكلة يهاجموهم، أو قبائل أخرى تهاجم. فكانت العير تأخذ طريق معين، وهذا الطريق يكون بين الناس وبينه دائما حماية، حتى أنها تكون يعني تذهب العير بشكل ما أحد يأذيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم هذا أن قريش قد عادت أن أبا سفيان قد عاد بالعير إلى أي بالقافلة إلى قريش، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عير قريش فاخرجوا إليها لعل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يجعلكم تغنموا هذه العير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ظهره حاضرا فليركب معنا، يعني الذي يستطيع فليخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج أصلا للقتال من أجل القتال أولا، وإنما كان من أجل عير قريش. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل رمضان، قريب 3 رمضان أو 8 رمضان، وكان معه 313 رجلا، منهم حوالي 245 من الأنصار والباقي من المهاجرين، إلا عثمان رضوان الله عليه تخلف ليبقى ويمرض رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم حتى يصلي بالناس، ورد أبا لباب الأنصاري استعمله على المدينة، ورد عاصم بن عدي استخلفه على قباء والعالية، وأخذ الراية مصعب دفع اللواء إلى مصعب وكان أبيض، وكان هناك أيضا معه رايتان سوداوان، الراية الأولى حملها علي بن أبي طالب والثانية سعد بن معاذ، وكان معهم فقط فرسان فقط، الزبير بن العوام عنده فرس، والمقداد بن الأسود عنده فرس، وسبعون بعيرا وراءها، كل 3 أو 4 يتناوبون على بعير. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وأبو لبابة، وبعد ما غد أبا لبابة كان مرثد ابن أبي مرثد يتعاقبون 3 على بعير. فلما كانت وجبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني دوره أنه هو يمشي، يقول لا ابقى، يقول لا ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى منكما أو عن الأجر منكما، أنا أيضا أريد الأجر ليس فقط أنتم، وأنتم أقوى مني أنا أيضا قوي. بارك الله فيكم. وسار الجيش واستعرض النبي صلى الله عليه وسلم عند بيوت السقيا، استعرض الجيش، فكان الصغير منهم يرد من الذين يعني كانوا عبد الله بن عمر و البراء بن عازب، ردهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلف أهل العلم في عدد الجيش، منهم قال 317، منهم قال 315، منهم قال 313، إلى هذا ما يضرنا نحن، هل هم كانوا تقريبا بين 310 إلى 320. أبو سفيان لما سمع الخبر وكان معه 30 رجلا، ماذا فعل أبو سفيان؟ أخذ طريق آخر، وقبل ما يأخذ الطريق الآخر استأجر رجل كان اسمه ضمضم ابن عمرو الغفاري، بعثه إلى قريش، هذا شق خميسه وراح اللطيمة، قال لهم عيركم ذهبت، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أغاروا عليها. طبعا تعرف العرب بهذه المسائل يعني، اللهم بارك. فلما سمع أبو جهل كلام ضمضم أن العير، وكانت قريش قد وضعت كل أموالها فيها، قالوا 50,000 دينار، 50,000 دينار يعني كأنك تقول 50 مليار حاطين فيها. فاستنفر أهل مكة واستنفر قريش، فتجهز الناس وقالوا أيظن أنه نحن مثل ابن الحضرمي اللي قلنا في اللي سرية عبد الله بن جحش. فبارك الله فيكم، قريش كله خرج، ومن لم يستطع استأجر واحد عنه، حتى أبو لهب كان يريد يخرج ولكن ما خرج، فاستأجر العاص بن هشام من المغيرة، كان يريد منه 4,000 درهم، قال له تذهب عني. ومن الذين كانوا يريدون أن لا يخرجوا أمية بن خلف، لماذا ما أراد أن يخرج أمية بن خلف؟ سبحان الله، لأن سعد بن معاذ كان قال له وهو جاي مؤتمر قال له أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال سيقتلك. قال له في مكة؟ قال له لا مو في مكة خارج مكة. هذا سمع الآن فيها خروج معناها فما أراد وجدا. فذهب إليه أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وأخذوا معهم كحل. كحل قال له تخرج معنا؟ قال لا أنا عندي كذا كذا. قال له طيب أعطيك كحل يتكحل مثل النسوان مثل النساء يتكحل يبقى. فما استطاع فخرج وأراد أن يخرج فيهرب ولكن ما استطاع أن يرجع. طبعا وقريش خافوا من من؟ من بني بكر. لما يخرجوا خافوا من بني بكر أنه يهجموا عليهم. فأتاهم سراقة بن مالك قال لهم أنا جار لكم أنا أحميكم بني بكر ما تخافوا. فسبحان الله يعني الأمور صارت جاهزة لهم حتى يخرجوا. والشيطان طبعا والشيطان يزين لهم وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. سبحان الله. وكانت إعداد جيش المشركين بين 900 إلى 1000 وكان معهم 100 فرس و 700 بعير. فرسان و 70 بعير 100 فرس و 700 بعير. سبحان الله. طبعا والغرور قد أكلهم في هذه الأحيان. سمع أبو سفيان بخروج الجيش فأخذ طريق آخر وهرب وبعث إليهم قال لهم خلاص أنا نجوت. فقال أبو جهل كيف نحن نخرج ونرجع؟ والله لا نرجع حتى نرد بدرا حتى نروح لبدر نقيم هناك وننحر وتغني القينات ثم نرجع. الأخنس ابن شريق من وكان حليفا لبني زهرة قال نحن نرجع فرجع. وبني عدي أصلا ما خرجوا. ومن الذين رجعوا طالب بن أبي طالب رجع ومن معه إلى مكة. وسار المسلمون إلى بدر وسار أبو جهل بجيش مكة إلى أو بجيش قريش إلى بدر. بارك الله فيكم. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und wir reden über die Geschichte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir haben voriges Mal über Jahre 2 gesprochen. Über Jahre 2 gesprochen. Und wir kommen jetzt zu einem Wendepunkt wirklich in der Geschichte. Und das ist der Badr. Badr-Schlacht oder Badr-Krieg. Da sagt man Ghazwat Badr al-Kubra. Die große Schlacht von Badr. Bevor man über diesen Krieg spricht, ist es wichtig zu verstehen, wir reden über den geschichtlichen Aspekt. Das ist Geschichte, was wir hier machen. Und deshalb, Barakallahu Fikum, spricht, wie das war. Das wird von den vertrauenswürdigen Büchern. Wir haben erzählt, dass in Jumada al-Ula oder al-Thaniya von Jahre 2 der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist marschierte mit Sahaba zu Al-Ashira. Und weil dort die Karawane von Quraysh passieren wollte, Abu Sufyan hat ungefähr 1000 Kamele mitgenommen und Quraysh hat alles, also die Mekkaner, haben alles drin gesteckt, was sie von Vermögen gehabt haben. Man sagte, das sind 50.000 Dinar. Das heißt, du kannst sagen, 50 Milliarden, sozusagen, in unserer Zeit. 50 Milliarden Karawane. Und natürlich, die Muslime haben damals alles verloren in Mekka. Deshalb, der Prophet wollte ein Zeichen setzen. Und Abu Sufyan hatte nur 40, 50 Leute mit gehabt. Als Abu Sufyan hörte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam marschierte, hat den Weg genommen und der ist dann weiter nach Syrien, nach Damaskus. Der ist geflogen. Zurück, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurück als er Al-Ashira erreicht hat, als er Al-Ashira erreicht hat, sallallahu alaihi wasallam, dann hat er gesehen, dass Abu Sufyan schon den Platz passierte und man kann ihn nicht mehr erreichen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dort einen Vertrag mit einem arabischen Stamm von Bani Midlij, heißen sie. Er hat mit ihnen einen Vertrag, so Friedensvertrag gemacht und er ist zurück, sallallahu alaihi wasallam. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wusste, dass die Karawane zurückkehren will. Deswegen, die müssen nach Mekka zurück. Und damals, passt auf bitte, damals die Karawanen, die haben bestimmte Stationen. Warum bestimmte Stationen haben sie gehabt? Weil damals die arabischen Stämme, die haben gegeneinander gekämpft. Und es gab auch Banditen auf dem Weg. Deshalb hat man immer Wege genommen und Stationen genommen, dass man weiß, dass die Karawanen geschützt bleiben. Und da wusste man, welche Stationen die Karawane nimmt. Deshalb der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat es gewusst. Wir kommen zurück. Er hat zwei Leute, das sind Talha ibn Ubaidillah, Talha ibn Ubaidillah und Sa'id ibn Zayd. Er hat sie geschickt zu einem Platz am Roten Meer, das heißt Al-Hawra. Und die waren dort bei Qabila Juhayna. Sie haben dort sozusagen spioniert und gehorcht, was die Leute sagen, ja? Was die Leute erzählen, wo ist die Karawane? Und sie haben dem Propheten Muhammad sallam geschickt, dass die Karawane zurück von Damaskus kam und dass die Karawane jetzt ist in Richtung Mekka zurück. Der Prophet Muhammad sallam hat die Leute in Medina aufgerufen, er hat gesagt, die Karawane ist wieder da und inshallah, wir bitten Allah darum, dass inshallah marschieren wir. Und wir bitten Allah darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns das gibt. Derjenige, der Kraft hat und der nicht beschäftigt ist, der soll mit. 313 Sahabi sind mit ihm marschiert, waren mit ihm marschiert. 245 von Al-Ansar, von Medina. Und der Rest waren alle von den Leuten von Mekka. Außer Uthman ibn Affan. Der ist geblieben bei Ruqayya, die Tochter von Propheten Muhammad sallam, weil sie sehr krank war. Und der Prophet Muhammad sallam hat Abdullah ibn Maktum, Abdullah ibn Maktum war der blind, der blinde. Abdullah ibn Maktum, der war da als Imam in der Moschee. Und Abu Lubaba al-Ansari war sozusagen der Vertreter von Propheten Muhammad sallam in Medina. Asr ibn Uday war für Quba und Al-Aliya. Es gab natürlich der Hauptfahne, war weiß, Mus'ab ibn Umair hat das getragen, und es gab noch zwei Flaggen, die waren schwarz, eine hat Ali ibn Abi Talib getragen, und die andere Sa'ad ibn Mu'adh. Ali ibn Abi Talib für Al-Muhajirin, Sa'ad ibn Mu'adh für Al-Ansar. Und der Prophet Muhammad sallam, seine Armee hat nur zwei Pferde mitgehabt. Nur zwei. Und 70 Kamele. Und subhanallah, die Kamele, je drei oder vier, die wechseln sich. Einer reitet bis einer gewisse und dann kommt runter der andere. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber mit Ali ibn Abi Talib und mit Abu Lubaba haben ein Kamel bekommen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber läuft. Die Ali und der andere sagen ihm, oh Prophet, nein, ich meine, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann Abu Lubaba zurückgeschickt hat, dann kam Marthad ibn Marthad al-Ghanawi, ibn Abi Marthad al-Ghanawi, der war dann der Dritte. Ali und Marthad, die sagen dem Propheten, oh Prophet, bleib auf dem Kamel, wir können laufen. Der sagt ihnen, ihr seid nicht stärker als ich. Und ich brauche auch den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb ist er auch gelaufen und gegangen wie die anderen Leute. Salawatullahi wa salam alayhi. Barakallahu fikum, als sie zu einem bestimmten Ort von Medina kamen, dass es wohl dort die Leute Wasser holen und Wasser sozusagen lagern, der Prophet hat gesagt, ich möchte die Armee anschauen. Der hat manche Leute weggelassen, weil die noch klein waren oder noch jung waren für Kampf. Der hat sie gelassen. Auf jeden Fall, sie sind weiter. Die Zahl, manche sagen 315, 317, 13, sowas, es ist nicht wichtig, Barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang für uns. Auf jeden Fall, Abu Sufyan hat das gehört, dass der Prophet Muhammad sallam mit 300 Leuten, mehr als 300 Leuten marschiert war und der will ihn angreifen. Abu Sufyan hat jemandem Geld gegeben, der heißt Damdam ibn Amr al-Ghafari. Und dieser hat geritten und der hat seine Klamotten zerrissen und seine Haare durcheinander gebracht. Und der kam und der schlägt auf seinen Kopf. Der sagt ihnen, schnell, eure Karawane ist in Gefahr. Natürlich, die Mekkaner haben ihr ganzes Vermögen in dieser Karawane getan. Die können das nicht lassen. Abu Jahl, der Führer von Mekka, hat gesagt, jetzt bereiten wir uns vor. Und wir marschieren auch. Dann haben sie ungefähr 1000 Leute, zwischen 900 und 1000 Leute gesammelt. Und die sind alle marschiert. Außer manche Leute wollten nicht. Abu Lahab hat jemanden beauftragt. Der hat ihm 4000 Dirham gegeben. Der sagt ihm, mach du. Und Umayyah ibn Khalaf war von den schlimmsten Leuten von Mekka. Dieser Umayyah ibn Khalaf hat gehört von Sa'd ibn Mu'ad, er sagte ihm, ich habe dem Propheten Muhammad s.a.w. gehört, er sagte, sie werden dich töten. Umayyah sagte ihm, wo? In Mekka? Sa'd sagte ihm, nein. Der hat nicht gesagt, in Mekka. Als er das gesagt hat, der hat Umayyah jetzt Angst bekommen. Jetzt marschieren wir raus von Mekka, die könnten mich töten. Auf jeden Fall, der wollte nicht mit. Abu Jahl ging zu ihm und der kam mit dieser Kuhl, also diese schwarze Färbung, was die Frauen eigentlich benutzen. Der ging zu ihm und der hat ihm gesagt, ja, du kommst mit. Der hat ihm gesagt, nein, ich kann nicht und ich bin dick und so weiter. Der hat ihm gesagt, okay, dann nimm und tu mal wie die Frauen. Der war natürlich beleidigt, ich wäre Frau. Der hat ihm gesagt, natürlich gehe ich mit. Und er ist auch mitgegangen. Die Mekkaner haben Angst vor einem arabischen Stamm, die hießen Banu Bakr. Die haben Angst vor ihnen gehabt. Wenn sie marschieren, nicht, dass sie sie von hinten angreifen. Dann haben sie gesagt, was machen wir? Dann kam zu ihnen Suraqa ibn Malik. Und er sagte ihnen, ich schütze euch vor diesen Leuten und keiner wird euch angreifen vor ihnen, weil er selber von diesem großen Stamm war. So war alles vorbereitet für sie, dass sie raus. Und der Shaitan, der sagt ihnen, ja, macht. Man kann das lesen in Surat Al-Anfal, der 47, 48. Der Shaitan hat für sie alles so beschmückt, damit sie marschieren. Und als dann die zwei Gruppen gegeneinander standen, dann ist er weggeflohen. Dann hat er gesagt, ich fürchte Allah. Und er hat ihnen gesagt, geht, keiner kann euch heute besiegen. Und so sind die Mekkaner raus von Mekka und sie haben gedacht, sie werden alle Araber Angst machen, dass keiner ihnen was tut. Weil Abu Jahl das gesagt hat. Hier in dieser Zeit hat Abu Sufyan einen anderen Weg genommen für die Karawane und er ist sozusagen geflohen. Abu Sufyan dann hat den Mekkanern jemanden geschickt, der hat ihnen gesagt, Leute, wir sind gerettet, ihr braucht nicht zu kämpfen, kehrt zurück. Abu Jahl sagte, nein, wie sollen wir zurückkehren? Was werden die Araber sagen? Haben wir Angst? Nein, wir werden weiter marschieren bis zu Badr. Und wir werden dort bleiben und singen. Und wir werden dort essen und grillen und alles. Damit alle Leute uns, oder damit alle vor uns Angst bekommen. Manche Leute haben gesagt, nein. Wir wollten unsere Karawane retten, das ist gerettet, wir wollen nicht. Al-Akhnas ibn Shariq طالب من أبو طالب من أبي طالب und sowieso gab es einen Stamm Bani Uday, die wollten nicht kämpfen, die sind in Mekka geblieben. Subhanallah, jetzt war alles sozusagen, man könnte die, wenn dieser Abu Jahl zurückkehrt, dann braucht man nicht zu kämpfen. Und er sagt, nein, wir zeigen, dass wir stark sind. Amma, unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, Barakallahu fikum. Amma, Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad sara واصحابه في الطريق الى بدر طبعا كانوا يريدوا العير ولكن وصل النبي صلى الله عليه وسلم الخبر وصل النبي صلى الله عليه وسلم الخبر بان العير خلص قد اخذ الطريق اخر ونفدت فهنا بارك الله فيكم تغير وجه الامر وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش خرجت بجموعها خرجت بجموعها الكثيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله وعدني إحدى الطائفتين أنها لكم إما العير وإما النفير يعني يا العير يا النفير يا أما نأخذ القافلة أو النفير الحرب فواحد من الاثنين لذلك قال تعالى وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ تبذكم العير غير ذات الشوكة يعني غير القتال غير السلاح ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين نعم فإذا أنتم تسمعوا نقول نحن لا في العير ولا في النفير شو هو لا في العير ولا في النفير لا بالحرب ولا يعني لا بالحرب ولا بالدول هذا علاقة فصار مثلا فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وقادة الصحابة أنه ماذا يفعل فقام أبو بكر الصديق فتكلم كلام وقام عمر وأحسن قام البغداد فقالوا يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك خلق ونحن لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنما نحن نقول لك نحن معك مقاتلون عن يمينك عن شمالك وبين يديك وخلفك نحن معك ولو سرت بنا إلى برك الغماد اللي يكون منطقة في اليمن وعراق سرنا معك يا رسول الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي فقام سعد رضوان الله عليه سعد بن معاذ فقال له والله لكأنك تريدنا يا رسول الله قال له أجل نعم فقال له لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك فامضي لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ما نكره أن نلقى عدونا غدا إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء لعل الله يريك ما تقر به عينك فسر على بركة الله فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم كلام عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين روح وقال وكأني أنظر إلى مصارع القوم كأني أراها كأني ويا أخوة طبعا وساروا على بركة الله وارتحل المسلمون كانوا في ذفران ارتحلوا من هناك على مقربة من بدر فركب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يريد أن يسألوا الناس فوجدوا شيخ من العرب يقال له سفيان الضمري فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه فقال الرجل ما أخبركم حتى تخبراني من أنتما قال طيب أخبرنا نحن نخبرك من أين نحن فقال لهم أنا سمعت أن محمد كذا وكذا وفي المكان الكذا وكذا وقريش في المكان الكذا والكذا يعني قربوا من بعض وخلص عير قريش ذهبت فقال لهما الآن من أين أنتما؟ فقالوا النبي من ماء. قالوا ماء ماء ماء ماء في العراق؟ النبي قصد نحن من ماء، يعني الله خلقنا من ماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، فلما أمسى بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء ببدر، فوجدوا هناك سقاء فأتوا بهما وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم كم عدتهم؟ قالوا ما ندري. قال طيب كم يذبحوا؟ قالوا يذبحوا 9 يوما 9 ويوما 10، 10 جمال أو 9 جمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم ما بين 900 و1000. علم من خلال الأكل أنه كم هم. طبعا بارك الله فيكم العير قلنا كانت قد مرت. فكذلك أبو سفيان لما وصل لمنطقة معينة وجد بعير، وجد بعر، فنظر هكذا فوجد فيه تمر، قال هذا تمر يثرب مو تمرنا، فعلم أنه كانوا هنا، فخلص مضى مضى. بارك الله فيكم. Wir haben gesagt, Abu Sufyan ist weg und die Muslime, sie marschieren in Richtung Badr und die kamen an einem Platz, das heißt Zafran, oder Zafran, und sie haben dann die Nachricht bekommen, der Prophet SAW und die Muslimin haben die Nachricht bekommen, dass Abu Sufyan schon weg war mit der Karawane und dass die Leute von Mekka mit ungefähr 9 bis 1000 Leuten rausmarschiert sind und sie kommen in Richtung Badr. Das ist jetzt anders geworden. Die Muslime haben sich nicht vorbereitet, dass sie kämpfen in Badr. Auf jeden Fall, dann war die Sache so, dass der Prophet Muhammad SAW jetzt eine andere Wahl hat. Nicht mehr wegen der Karawane, sondern dass es jetzt wegen der Mekkaner, weil die Mekkaner auch marschiert waren. Der Prophet sagte seinen Gefährten, wir haben jetzt eine Wahl, entweder Kampf oder Karawane. Karawane ist weg, dann bleibt Kampf. Was wollt ihr? Der Prophet hat seine Gefährten gefragt. Dann stand Abu Bakr auf. Und er hat was gesagt, was gut war. Dann Umar, was gesagt. Dann Al-Muqdad ibn al-Aswad. Er sagte, oh Prophet, schau mal, wir sind hinter dir. Was du sagst, machen wir. Wir werden dir nicht sagen, wie die Juden zu Musa. Die haben ihm gesagt, geh und kämpfe du und dein Gott. Wir bleiben hier. Wir sagen das nicht. Oh Prophet, wir sind mit dir, neben dir, rechts von dir, links von dir, vor dir, hinter dir. Und wenn du uns zu Jemen, zu Birk, al-Birak, al-Barq, al-Ghimad bringst, da sind wir mit dir. Das war eine, dieser Birk al-Ghimad, das ist ein Platz in Jemen, das ist sehr schwer, dass man das erreicht. Der hat gesagt, wir sind mit dir. Der Prophet sagte, Leute, sagt mir noch, was ihr wollt. Was sollen wir tun? Sa'al ibn Mu'adh hat verstanden. Der hat ihm gesagt, meinst du unser Prophet, die Leute aus Medina? Er hat ihm gesagt, ja, ich meine euch. Er hat ihm gesagt, schau mal, wir haben dir gefolgt und wir haben dich bestätigt, was du uns gesagt hast. Und wir bezeugen, dass du die Wahrheit hast und dass du die Wahrheit sagst. Und wir haben dir unser Versprechen gegeben und Vertrag gegeben, dass wir dir Gehorsamkeit leisten und dass wir hinter dir sind. Geh weiter und wir sind hinter dir und mit dir. Und wenn du Allah, wenn du uns durch das Meer bringen willst, da sind wir mit dir. Wir gehen auch ins Meer mit dir. Und keiner von uns wird zurückgehen. Wir sind Leute, die Geduld zeigen und Leute, die die Wahrheit sprechen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dir das Gute zeigen. Mach weiter, o Prophet, mit Segen Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet war froh, dass die Leute hinter ihm stehen und zu ihm stehen. Die Muslime sind weitergegangen. Der Prophet Muhammad SAW und Abu Bakr haben, sind so, die wollten gucken, wie die Lage ist. Dann haben sie einen Mann von den Arabern getroffen. Die haben ihm gesagt, ja, was kannst du uns erzählen von Mohammed und von seinen Gefährten, von Mekka und so weiter. Er hat ihnen gesagt, ich sage euch nicht, bis ihr mir sagt, woher ihr kommt. Die haben gesagt, wir sagen dir ja erstmal erzählen. Der hat ihnen ein paar Sachen erzählt. Also der Prophet Mohammed ist in diesem Platz und die Mekkaner sind in diesem Platz, an diesem Platz und so weiter. Da hat gesagt, jetzt, woher kommt ihr? Da haben gesagt, aus Wasser. Der Prophet sagt ihm, aus Wasser. Der Mann sagt, Wasser? Wo ist Wasser? Ist das im Irak? Ma. Der Prophet meinte, Allah hat uns aus Wasser erschaffen. Aber der Mann hat das anders verstanden. Der Prophet Mohammed dann hat Abend Ali ibn Abi Talib, Zubair ibn Awwam und Sa'd ibn Abi Waqqas geschickt, damit sie schauen, was die Mekkaner machen. Dort hat man Sklaven gefunden, die Wasser mitnehmen wollen für die Qurayshiten, von den Leuten von Quraysh. Ali hat sie festgenommen, der hat sie zum Propheten gebracht und die haben sie gefragt, was sagt ihr, wo sind die Leute, wie viel? Die haben gesagt, wir wissen nicht. Der Prophet hat ihnen gesagt, okay, wie viel Kamele schlachten sie jeden Tag? Die haben gesagt, zwischen 9 und 10 Kamele. Der hat gesagt, die Leute, das sind 900 bis 1000. Die Muslime sind 300 und die anderen sind 1000. Dreifach mehr. Und Abu Sufyan auch kam an Weg vorbei mit der Karawane. Der hat an einem Ort Abfall von Kamelen gefunden, Kot von Kamelen. Der hat das angeschaut, der hat gesagt, es gibt hier Kerne von Datteln und diese Datteln, die sind nicht die Datteln von Mekka, die sind Datteln von Medina. Mohammed und seine Gefährten waren hier. Dann hat er noch einen anderen Weg genommen, damit er weggeht. Sara al-Muslimun حتى نزلوا بعدوة الوادي الدنيا يعني الأقرب إلى المدينة من هذا الطرف. وطبعا ما في مي وعطش، فالله سبحانه وتعالى آية من السماء أرسل عليهم مطر، فاغتسلوا وعبوا الماء وتطهروا والله سبحانه وتعالى لما أرسل عليهم مطر جعل الأرض لهم قاسية بحيث يستطيع يمشوا عليها. أما للكفار صارت الأرض كلها وحل ما يستطيعوا يمشوا حتى يصل المسلمون قبلهم إلى بدر. فنزل هؤلاء هكذا. فلما وصلوا إلى بدر قال الحباب ابن المنذر الخزرجي قالوا يا رسول الله أهي الحرب والمكيدة والرأي أم هو منزل أنزلكه الله؟ يعني هل هذا من عند الله نبقى هو؟ ولا فقال النبي لا هي الحرب والمكيدة والرأي. قال له يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل، فامضي بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من الآبار ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال لقد أشرت بالرأي. سبحان الله. وسعد بن معاذ الأوسي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له نبني لك عريش فتكون على سفح فتكون على تلة فترى الجيش، فإذا قتلت فإذا الجيش انكسر أنت ترجع إلى المدينة. وهذه مشورة عظيمة. فبنوا النبي صلى الله عليه وسلم عريش وبقى معه أبو بكر يحرسه وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يرى الأمر. وتصاف المسلمون، بدأ المسلمون يتصافون للقتال. وقريش ارتحلوا حتى صاروا في العدوة في العدوة القصوى اللي هي الأبعد للمدينة، صار هون أهل قريش وهنا المسلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن ينصر المسلمين عليه. ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رؤيا ماذا رأى؟ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. يعني صار الله سبحانه وتعالى يري الكفار قليل ويري الكفار عدد المسلمين أيضا قليل حتى هؤلاء يتشجعوا وحتى المسلمون أيضا يتشجعوا على نفسنا. بارك الله فيكم. دي مسلمة دي sind weiter marschiert zu Badr und sie kamen an die Seite von Badr, die näher zu Medina ist. Und sie haben Durst gehabt. Durst haben sie gehabt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, hat ihnen Wasser von Himmel geschickt. Die haben getrunken und die haben Wasser gelagert und die haben sich gewaschen. Und der Boden aber durch das Wasser war nicht zu Schlamm geworden, sondern das war fest. Aber die Kuffar, der Boden bei ihnen war zu Schlamm gemacht, sie könnten nicht mehr laufen. Und so waren die Muslime schneller. Als sie dort waren, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wir bleiben hier. Al-Hubab ibn al-Munzir, sagte ihm, O Prophet, ist das Offenbarung Allahs, dass wir hier bleiben? Oder ist das die Meinung und die Kriegsstrategie? Der Prophet sagte, die Meinung ist Kriegsstrategie. Der hat ihm gesagt, dann bleiben wir nicht hier. Der hat ihm gesagt, wir gehen weiter. Und alles, was wir von Brunnen haben, wir tun Steine drin und wir zerstören das, damit die anderen nicht trinken können. Und wir kommen an einem Brunnen und wir machen dort ein großes Becken, damit wir trinken können, aber sie nicht. Der hat ihm gesagt, das ist schöne Meinung. Ein anderer, Sa'ad ibn Mu'adh al-Awsi, der sagte ihm, O Prophet, am besten, wir machen für dich ein Zelt auf einem kleinen Hügel und du kannst uns von dort beobachten. Wenn wir verlieren, dann kannst du mit ein paar Leuten nach Medina zurückkehren, weil die Leute dich brauchen. Und wenn wir gewinnen, dann Alhamdulillah. Der Prophet hat ihm gesagt, das ist auch eine gute Idee. Da hat man für den Propheten so ein Zelt gebaut auf einem Hügel und der Prophet hat das beobachtet und Abu Bakr hat ihn gewacht. Die Muslime dann, die haben angefangen, Reihen. Früher war das in Reihen. Sie haben sich in Reihen gestellt. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat einen Traum geträumt. Er hat geträumt, dass er natürlich den Sieg bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber er hat geträumt auch, dass diese Leute wenig sind. Und die Muslime sind viel. Subhanallah. Weil wenn, und er hat das den Sahaba gesagt, die sind wenig und wir sind viel, also wir sind stark. Und die Kuffar, die Leute von Mekka, das wird die Mushrikin von Mekka, die sehen die Sahaba wenig und die Sahaba sehen die Mushrikin auch wenig. Damit alles sozusagen vorbereitet wird. لما نزلت قريش منازل القتال بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقال له شوف قدر كم هم فرجع قال لهم 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون ولكن قال لهم البلايا تحمل المنايا وأنا أرى هؤلاء خلاص لعن يريدون فلو قتل كل واحد منهم واحد منكم بعد شو العيش ينقتل منكم 300 هؤلاء أتوا خلاص ليموتوا. فلما سمع الكفار هذا الأمر صار عندهم إحباط وصار عندهم خوف وبدأ بعضهم يقول خلاص العير ذهب فلعلنا أنه خلاص يعني ما نقاتل. أبو جهل كان من المصممين على القتال، وصار يقول لي أي واحد يتكلم معه أنه خلص خليه ما نقاتل يقول له أنت جبان. بارك الله فيكم. هي دي مشركين دي جدسن دينا فون ميكا دي هابن يمن دي انجشك دي عمير ابن وهب الجمحي دي هابن انجشك هابن يقول شامل في فيل لويت زن دي مسلمين. Er hat geguckt, er hat ihm gesagt, ungefähr 300 und mehr oder weniger. Aber ich habe diese Leute gesehen. Diese Leute sind gekommen, um zu sterben. Sie sind nicht gekommen so einfach. Und wenn einer von euch stirbt und einer von ihnen, dann warum leben wir noch? Das wird, sie haben gewonnen. Als die Mushrikin das sahen, manche von ihnen haben gesagt, ja, warum sollen wir nicht den Krieg beenden und wir brauchen uns nicht bekämpfen und unsere Karawane ist weg. Als jemand das gesagt hat, Abu Jahl sagte ihm, du bist feige und du hast Angst und du bist Verräter und so weiter, und die haben gesagt, doch, wir kämpfen. فأحد المشركين وهو الأسود بن عبد الأسد المخزومي قال أعاهد الله لا أشربن من حوضهم لا أشربن عفوا من حوضهم أو لأهدمن أو لأموتن دونه. فأتى ليشرب من الحوض وقال هكذا يعني. فطلع له حمزة أسد الله ضرب الضربة الأولى فوقع فزحف حتى يبر قسمه. فضرب الضربة الثانية فلما رأى كفار قريش هذه المسألة خلاص يعني صار الدم يغلي عندهم. قتل واحد منا واصطف الفريقان، والحرب كانت قبل تبدأ بالمبارزة. فخرج من هذا الطرف أولا خرج عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة أخوين، وابن عتبة اللي هو الوليد بن عتبة خرجوا وقال له اخرجوا لنا. فأراد يخرج ثلاثة من الأنصار ورجعهم النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، وليس ابن عبد المطلب، ليس عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، إنما عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، يعني بني عمهم وليس ابن عمهم. فتصافوا بارز حمزة شيبة قتله، بارز علي الوليد قتله، وعبيدة بارز عتبة فعتبة ضربه وضربه، ولكن حمزة وعلي انقضى على عتبة وقتله وحمل عبيدة وبدأت الأمور. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم صفوف الجيش، وهنا بارك الله فيكم كان في مسألة عظيمة حصلت لما صار النبي صلى الله عليه وسلم يصف الجيش. بارك الله فيكم. Ich habe erzählt, dass manche Leute von Mekka, die wollten den Krieg nicht mehr haben, weil die sagen, die Karawane ist gerettet und die wollen keinen Kampf. Aber Abu Jahl sagte ihnen, doch, ihr seid feige und ihr habt Angst und deshalb macht ihr das. Deshalb haben sie gesagt, okay, wir kämpfen. Hier in diesen Momenten ist einer von ihnen, der hieß Al-Aswad ibn Abd al-Asad al-Makhzumi. Er hat gesagt, bei Allah, entweder werde ich von ihrem Becken, von Wasser trinken, oder ich werde das zerstören, oder sterbe ich. Und er ist geritten in Richtung des Wassers. Dann kam Hamza. Er hat ihn nur einen Schlag geschlagen. Der war auf dem Boden. Dann wollte er weiter, weil er geschworen hat. Hamza hat ihn getötet. Als die Mushrikin das gesehen haben, sie konnten nicht mehr und sie waren dann sozusagen geladen. Und da hat es angefangen. Aber wie fing das an früher? Erstmal kommen Leute zueinander und die kämpfen. Einzelkampf. Und dann fängt der Krieg. Von der Seite der Mushrikin war Utba ibn Rabi'a, sein Sohn Al-Walid ibn Utba und sein Onkel, das ist Shayba, der Bruder von Utba. Und von Seite der Muslime wollten drei Männer von Al-Ansar kommen. Der Prophet sagte, nein, zurück. Ali, Hamza und Ubaida ibn Al-Harith ibn Muttalib sind raus. Ubaida kämpfte gegen Shayba. Hamza gegen Ubaida gegen Utba. Hamza gegen Shayba und Ali gegen Al-Walid. Hamza und Ali haben die Gegner getötet und Ubaida mit Utba, die haben sich verletzt, aber Ali und Hamza, sie haben den Utba getötet. Und das war natürlich die Sache dann klar geworden. Und der Prophet Muhammad sallam hat angefangen, die Reihen der Muslime, barakallahu fikum, in Ordnung zu bringen. أثناء صف النبي صلى الله عليه وسلم للجيش كان معه النبي صلى الله عليه وسلم قضيب فمر بسواد ابن غزية أو سواد يقول الأسماء ما في مشكل إذا كانت مضمومة مفتوحة ما في مشكلة سواد ابن غزية وهو خارج من الصف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له استقم يا سواد وضربه بالخنجر فقال له يا رسول الله أوجعتني فقال له طيب قال له أوجعتني فبدي أنا فأقدني فقال له كيف قال له يا رسول الله مثل ما ضربتني بطني اكشف عن بطنك فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه قال له استقد يا سواد فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بطن النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يقبله فقال له ما حملك على هذا سبحان الله شوفوا حب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما حملك على هذا يا سواد قال يا رسول الله حضر ما ترى يعني موطن الشهادة فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بدي آخر ما أخرج من الدنيا أنه جلدي يمس جلدك يا رسول الله سبحان الله وهنا بارك الله فيكم تربية النبي صلى وسلم لأصحابه فوصى النبي صلى الله عليه وسلم وصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم وأن طبعا أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى وعاد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى إلى العريش هو أبو بكر يدعو ويدعو ويدعو وقال اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد بعد في الأرض أبدا ما في حدا حيعبد الله سبحانه وتعالى أبدا فقال أبو بكر يا رسول الله كفاك فإنه سينجز لك وعدك خلص يكفي فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا غفى غفوة وقال له أبشر يا أبو بكر فقد أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع الله سبحانه وتعالى أيدهم بالملائكة سبحان الله والنبي صلى الله عليه وسلم يحرضهم على القتال في هذه اللحظة بارك الله فيكم der Prophet محمد صلى الله عليه وسلم hat angefangen die Reihen der Muslime in Ordnung zu bringen die Reihen der Muslime in Ordnung zu bringen und während der hat so ein Stab mitgehabt, mitgetragen. Und während er die Reihen in Ordnung bringt, der hat jemanden so gefixt mit dem Stab. Der hat ihm gesagt, Sawad, ein bisschen zurück. Sawad sagt ihm, oh Prophet, du hast mir weh getan. Du hast mir weh getan. Und ich möchte revanchieren. Ich möchte mein Recht. Der Prophet hat ihm gesagt, wie? Der hat ihm gesagt, ich möchte, dass ich das von dir nehme. Ich möchte, dass du auf deinen Bauch sozusagen auch, du zeigst deinen Bauch, damit ich mein Recht bekomme. Der Prophet hat sein Bauch frei gemacht. Sawad ist, hat ihn umgearmt und, oder hat ihn umarmt und er hat seinen Bauch geküsst und er hat sozusagen sein Haut an Haut vom Propheten Muhammad Sassan gebracht. Der hat ihm gesagt, was tust du? Der hat ihm gesagt, oh Prophet, du siehst die Lage. Und das können die letzten Momente in meinem Leben sein. Und ich möchte dieses Leben verlassen. Aber das Letzte ist, dass mein Körper dein Körper berührt hat und mein Haut dein Haut. Allahu Akbar. So sagte Sawad ibn Ghaziyya, radhuallahu alayhi. Und das ist Barakallahu fikum, weil die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so geliebt haben. Radhuallahu alaihi. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat angefangen, den Muslimen Anweisungen zu geben. Macht das so und so weiter. Und der Prophet ist zurück zu seinem Zelt und er hat angefangen, Al-Arish, das ist nicht genau Zelt, aber so wie ein Zelt, der hat angefangen, dann Bittgebet zu machen. Sagt, oh Allah, mach, was du mir versprochen hast. Weil wenn diese Leute heute die anderen nicht besiegen, dann gibt es keinen, der dich auf dieser Erde anbeten wird. Oh Allah, oh Allah, oh Allah. Abu Bakr sagt ihm, oh Prophet, langsam, es ist genug. Allah wird dir das geben, was er dir versprochen hat. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat so wie Nickerchen genommen. Ein bisschen. Und dann ist er wach geworden. Der hat gesagt, Abu Bakr, die frohe Botschaft. Der Sieg ist gekommen. Jibril alayhi salam hat sein Pferd genommen und er hat sich vorbereitet für den Kampf. Und er ist gekommen. Jibril alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Muslimin, barakallahu fikum, mit Engeln bestärkt. Die Engel kamen, damit sie mit den Muslimen in Badr kämpfen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, istastaghithuna rabbakum, fastajaba lakum, أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Das wird, ihr bittet Allah um Hilfe. Allah hat das angenommen. Ihr werdet 1000 von den Engeln, die vorbereitet sind, die ausgerüstet sind, bekommen als Unterstützung und Hilfe. Und Nabi sallallahu alaihi wa sallam yuharrid al-Muslimin ala al-Qital. ويقول لهم والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة ومن قتل قتيلا فله سلبه يعني بيقتله بيأخذ أموره ويقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فكان في واحد منهم اسمه عمير ابن الحمام أو الحمام الأنصاري فقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخن بخن قال بخن بخن فقال له رسول الله ما يحملك على قولي بخن بخن قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها فكان معه تمرات فرمى التمرات قال لئن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنا لحياة طويلة ثم قال ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل الميعاد والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد غير التقى والبر والرشاد وما زال يقاتل حتى قتل شهيدا رضوان الله عليه. وقال عوف بن الحارث وهو ابن عفراء يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده فقال غمسه يده أي سيفه في العدو حاسرا فشال الدرع التي كانت عليه وقذفها وذهب يقاتل حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من الحصى ورماها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقال شاهت الوجوه وقال لأصحابه شدوا فشدوا رضوان الله عليهم والتحم الجيشان واشتد القتال وحمي الوطيس والسيوف صار القتال فأظهر المسلمون البسالة والشجاعة وكانوا طبعا بارك الله فيكم لله سبحانه وتعالى يقاتلون. ف قال تعالى في ذلك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وخسارة المسلمين في المعركة ما كانت، طبعا ما تسمى خسارة أصلا، إنما الذين قتلوا شهداء 6 من المهاجرين و8 من الأنصار فقط، وما النصر إلا من عند الله سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه شارك في القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذلك، والصديق رضوان الله عليه يقاتل في هذه المعركة سبحان الله. بارك الله فيكم. Der Prophet Muhammad sallam unterstützt seine Gefährten, und der Prophet Muhammad sallam mutet ihnen, das bedeutet, der gibt ihnen Mut und er sagt, macht weiter, macht weiter. Und heute derjenige, der getötet wird für Allah subhanahu wa ta'ala, der Geduld zeigt, der wird ins Paradies kommen. Und wenn jemand einen von Mushrikin tötet, der wird sein Sachen und Ausrüstung nehmen. Und er sagte ihnen, steht auf für ein Jannah, das ist, steht auf für eine Jannah, diese Jannah ist breit wie die Himmel und Erde. Es gab von den Leuten, die das gehört haben, einer, der ist Umair ibn al-Humam oder al-Himam al-Ansari. Der hat Datteln in der Hand gehabt. Er hat ihm gesagt, oh Prophet, Jannah, breit, die Breite davon wie die Himmel und die Erde. Der sagte, ja, ja. Der sagt, Bachin, Bachin, das ist so schön, was mache ich? Was mache ich da? Oh Prophet, ich hoffe, dass ich von den Leuten von Jannah bin. Der hat ihm gesagt, du bist von den Leuten von Jannah. Der hat Datteln in der Hand. Der wollte das essen. Der hat gesagt, was mache ich? Der hat die Datteln weggeschmissen. Der sagt, ich habe keine Zeit, um das zu verlieren und diese Datteln zu essen. Und der ist gegangen. Und der hat gesagt, und natürlich die Wörter, die sind sehr schwer ins Deutsche zu übersetzen, aber allgemein, der hat gesagt, ich renne zu Allah subhanahu wa ta'ala und ich will kein Essen und nichts zu trinken. Ich will, dass ich Allah subhanahu wa ta'ala fürchte und dass ich Gutes tue. Und alles geht weg, außer Ehrfurcht und Tugend und Rechtleitung. Und er hat gekämpft, bis er getötet worden ist. Und Auf ibn al-Harith, der sagte, oh Prophet, was lässt Allah subhanahu wa ta'ala lachen, wenn sein Diener etwas macht? Der hat ihm gesagt, dass er gegen die anderen kämpft, ohne sein Metall, Rüstung. Der hat das weggemacht und er ist weitergegangen. Die Muslime, barakallahu fikum, die Muslime, die haben, von ihnen sind 14 Leute gefallen, 6 von Muhajirin und 8 von Al-Ansar. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen den Sieg gegeben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch hat gekämpft und Abu Bakr radwanallahu alaihi auch hat gekämpft, barakallahu fikum. Man hat gesagt, wir haben nicht gewusst, weil Ali radwanallahu alaihi wurde gefragt, oder er hat den Leuten gefragt. Der hat ihnen gesagt, wer ist der Stärkste und der Tapferste? Die haben ihm gesagt, du. Der hat gesagt, nein. Der war Abu Bakr radwanallahu alaihi. Der hat niemanden gelassen, dass er näher zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt. Er hat ihn so verteidigt, Ridwanullahi alayhi barakallahu fikum. Und natürlich Allah subhanahu wa ta'ala hat den Muslimin Engel geschickt, damit sie barakallahu fikum mit ihnen kämpfen, und so haben die Muslime diesen Schlacht oder diesen Krieg gewonnen. Ich sage nochmal, wir reden von der geschichtlichen Aspekt, weil das so ist. So ist das in barakallahu fikum, in den Büchern, die über die Geschichte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählen. Und wir wollen natürlich das lernen, weil das sozusagen Geschichte ist. Und das ist natürlich etwas, diese Bedr-Schlacht war eine, barakallahu fikum, wirklich, das war ein Wendepunkt für die Welt. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, wir werden inshallah hier stoppen, und das nächste Mal, bi'iznillah ta'ala, machen wir weiter. weil wir, weil diese sozusagen, das ist nicht leicht hier nur so abzuschneiden. Es gibt noch andere Themen, die man dazu sagen kann. Und dann reden wir über wichtige Ereignisse auch in diesem Jahr nach Badr. Und dann fangen wir mit dem dritten Jahr von Al-Hijra. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Indakum su'al. Khair inshallah. Subhanahu wa ta'ala bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilik. شو ارتخى شو استوعب والله ما بعرف يا زلمه يقوم هيك في الدرس ويطلع وكذا الله يستر الله يستر قررتم حتى تاخذوا الاجواء لهالدرجه اللي شتراسنبان مهم ايش يقول ها شتراسنبان تقول لها الحق معه عنده الحق شوف شوف كلام يطلع صح شيخ لحظه لحظه لحظه قبل شوي كان ينتقده شوف اول ما حكيت انت الحق الرجال متزوج وعنده واجبات وحق زوجته عليه بيروح اللهم بارك اذا كان الامر كما تقول اللهم بارك دول جماعه الاله هاي مذهبنا ما هذا هو اني وين سكر كلامي اما اللي عايش بايس بان وطول النهار بالشارع بغش الصبح ما عنده ما يشوف طيب ليفرغيدن فيستان دي ادمن سمير ده اوكي ايش معنى ihr könnt die fragen sammeln ihr könnt die fragen sammeln ich komme in vielleicht 40 minuten das wird 20:30 oder 20:45 wieder du kannst was machen Samir vielleicht etwas einen vortrag laufen lassen einen vortrag laufen lassen bis inshallah ich wiederkomme. Nimm dir einen Vortrag so von einer Stunde, wenn auch dazwischen, oder 45 Minuten. Nimm dir einen Vortrag von einer Stunde. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bis nachher.